الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة، فمن شرح الله صدره للبحث عن العلم الشرعي في هذين المصدرين العظيمين والثقلين الجليلين هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأساس العلم وأصل العلم توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد والبراءة من ضد التوحيد، وهو الإشراك بالله بجميع صوره ووسائله. فمن صفات الأخيار من الناس رجالا ونساء البحث عن العلم الشرعي مبتدئين بالمهم فالأهم، أو عن الأصح بالأهم فالمهم، مبتدئين بتحقيق التوحيد الذي يتجلى بالإيمان بالله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا الأساس الأعظم في العلم الشرعي، أن تحقق التوحيد، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا الباب العظيم يحتاج من طلاب العلم ومحبي السنة أن يفهموه فهما صحيحا على منهج السلف الصالح الذين فهموه حد الفهم وبدأوا به تعلما وتعليما، لأنه أصل الدين وقاعدته. ثم يتنقل الباحث عن السنة وبتعبير أعم عن علوم الشريعة من مصدرها الأساسي القرآن الكريم والسنة المطهرة إلى بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان وما هو معلوم من الدين بالضرورة، حتى يأخذ نصيبا وافرا وحظا نافعا من علوم الشريعة ينتفع بها هو بنفسه وينفع بها إخوانه المسلمين والمسلمات، بل ويدعو إليها من لم يعرف شيئا عن هذا الدين العظيم ليدخل في هذا الدين العظيم وينتقل من جحيم الكفر إلى رحاب الإسلام وعلومه التي لا حياة للإنسان البشري بل لعالم الإنس والجن إلا في ظل شريعة الله كتابا وسنة بالفهم الصحيح. فأهل السنة من صفاتهم أولا المحبة للعلم، المحبة للعلم الشرعي، وليست مجرد دعوة بل قول وعمل. ومن علم الله منه صدق النية والرغبة في أخذ نصيبه من هذا الميراث العظيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم ووصفه بأنه ميراث، ترغيبا للأمة جمعاء أن يأخذوا نصيبهم من هذا الميراث. فقال سبحانه وقوله الحق: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم شافك بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهذه الأصناف الثلاثة هم قراء النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهم الفائزون على تفاوت بينهم في الفوز، التفاوت الذي ذكره الله في هذه الآية الكريمة. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالقاري يرى لأن هؤلاء الأقسام الثلاثة ليسوا في درجة واحدة، بل الظالم لنفسه هو الذي عرف الإسلام ولكنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. وهو قد يكون بأعمال السيئات استحق النار وأمره إلى الله، ولكن طالما هو من أهل الإسلام والصلاة مهما وقع في أخطاء فمآله الجنة. فليس كالمقتصد، المقتصدون قوم أدوا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات، فهؤلاء لا تمسهم النار ولا يسمعون حديثها ولهم منازلهم في الجنة، غير أنهم ليسوا كالجسم السابقون بالخيرات أعلى الأقسام وأشرفها. قوم أخذوا نصيبا وافرا من العلم وعملوا به على وجه الصواب والجد والاجتهاد، محبة في العلم وإيثارا له على كل شيء من متاع الدنيا وحبوب النفس. علموا الفرائض والواجبات وعملوا بذلك، والمستحبات، وقاموا بما تيسر لهم منها. وذلك رمت وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات، فهؤلاء في أعلى المنازل كما ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي من هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وعطف عليهم أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ تعظيم لشأنها، لشأنهم. ثم ذكر نعيمهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب إلى آخر الآيات من سورة الواقعة. والظالمون لأنفسهم هم من أهل الإسلام، ولكن أسرفوا على أنفسهم بالوقوع في الأخطاء والمخالفات، وليسوا في درجة واحدة. فمن هم الناجي المرحوم، ومن هم من استحق العذاب وعذب بقدر ما جنى؟ ومآل الجميع الأقسام الثلاثة، مآلهم الجنة على تفاوت بينهم. فأساس الخير وأساس السعادة وأسباب المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل العناية بالعلم الشرعي من مصدريه الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وبفهم السلف الصالح الذين هدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ووصيتي لنفسي ولكم معاشر الأبناء والإخوة ولكل سامع أن نجد ونجتهد في التحصيل العلمي بشتى الطرق الموصلة إليه، وأن ننشر ما علمنا للناس تأسياً برسول الله الكرام وأنبيائه العظام والأئمة الأعلام. فكم لباذل يهده في تحصيل العلم وناشره من الأجر عند الله تبارك وتعالى. كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فلنأخذ حظنا من العلم النافع الذي هو سبب في سعادة الإنسان في الدنيا وبرزخه وأخرى. ولعلنا نلتقي إن شاء الله تعالى في جلسة تالية، وفقنا الله إياكم جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ يوصيكم بكتاب من كتبه أن تقتنوه. نعم. هو كتاب خطوف من نعوت السلف. بارك الله فيك. الله يبارك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد. Wir beginnen jetzt mit der Übersetzung dessen, was unser Vater, Al-Allama, Sheikh Zayed ibn Muhammad al-Madkhali, möge Allah Ta'ala ihn bewahren, in diesem kurzen Vortrag gesagt hat. Der Sheikh, möge Allah Ta'ala ihn bewahren, begann seinen Vortrag mit Rubat al-Haja, in der Allah subhanahu wa ta'ala lobte und ihn um Lob und Heil für den Propheten sallallahu alaihi wasallam bat. Und er sagte, der Sheikh, möge Allah ta'ala ihn bewahren, sagte, al-ilm al-shar'i, das religiöse Wissen, ist das Wissen von Kitab und Sunna, ist das Wissen vom Koran und der Sunna. Also, derjenige, dessen Herz von Allah ta'ala geöffnet wird für das Streben nach diesem religiösen Wissen aus seinen beiden edlen Quellen, dem Koran und der Sunna, der wird recht geleitet zur Wahrheit und zur Sirat al-Mustaqim, zum geraden Weg und die Grundlage und das Fundament des Wissens, sagt der Sheikh, ist der Tawhid von Allah tabarak wa ta'ala. Der Tawhid von Allah tabarak wa ta'ala mit all seinen Arten und Kategorien und sich loszusagen und sich unschuldig zu erklären, am Gegenteil davon, am Gegenteil des Tawhid, und zwar dem Ishraq, dass man Allah etwas in der Anbetung beigesellt, dem Schirk in all seinen Formen und mit allen seinen Wegen, die zu ihm führen. Der Schirk sagt, zu den Eigenschaften der Vortrefflichen und der Vorzüglichen der Menschen, der Männer und der Frauen, gehört das Suchen und das Streben nach dem religiösen Wissen. Beginnend mit dem Allerwichtigsten und dann mit dem darauf Wichtigen folgend. Beginnend mit dem Verwirklichen des Tawhid. Dieser Tawhid, der sich zeigt im Glauben an Allah und seine Rububiyya, seine Herrschaft und seine Uluhiyya, seine Anbetung und seine Namen und seine Eigenschaften und seine Handlungen. Das ist das gewaltigste Fundament, die gewaltigste Grundlage im religiösen Wissen. Dass du den Tawhid verwirklicht, dass du an Allah glaubst und an seine Rububiyya, seine Herrschaft, seine Uluhiyya, seine Anbetung, an seine Namen, seine Eigenschaften und seine Handlungen. Und dieses gewaltige Thema, sagt der Sheikh, benötigt und braucht von den Studenten des Wissens und denjenigen, die die Sunna lieben, dass sie dieses Thema sehr gut verstehen. Dass sie dieses gewaltige Fundament sehr gut verstehen. Nach dem Manhaj des Salaf al-Salih, nach dem Manhaj der geschaffenen Salaf. Und sie beginnen mit diesem Thema, es zu lernen und es zu lehren, weil, sagt der Sheikh Mughal al-Bewan, dieses Thema das Fundament und die Grundlage der Religion ist. Und dann, sagt der Sheikh Mughal al-Bewan, dann geht der nach Wissen Suchende, der nach Wissen Strebende, über, geht weiter, derjenige, sagt der Sheikh, der die Sunna sucht, oder, sagt der Sheikh in einer allgemeineren Definition, die religiösen Wissensdisziplinen, sagt der Sheikh, geht er weiter, derjenige, sagt der Sheikh, der das Wissen nimmt aus seinen beiden Quellen, dem edlen Koran und der reinen Sunna, geht er weiter zu den restlichen Säulen des Islam und den Säulen des Iman, des Glaubens und den Säulen des Ihsan, des guten Verhaltens und zu dem, wovon bekannt ist, dass es notwendigerweise zur Religion dazugehört. Damit er Angehörigen einen Teil davon nimmt und einen nützlichen Anteil. Und sagt der Scheich, dass er seinen gehörigen Anteil nimmt, von dem er selber profitiert und andere profitieren lässt, anderen Nutzen gibt von seinen muslimischen Geschwistern, sagt der Scheich. Und sagt der Scheich ja sogar, dass er diejenigen aufruft, die nichts über diese gewaltige Religion wissen, damit sie in diese gewaltige Religion eintreten, damit, sagt der Scheich, diese Person übergeht von der Hölle des Unglaubens zur Ruhe des Islam und seinen Wissensgebieten. Der Scheich sagt, diese Religion, ohne die kein Mensch, sagt der Scheich, ja nicht mal die Menschen und die Dschinn zusammen ein gutes Leben führen könnte, sagt der Scheich, außer im Schatten dieser Religion, im Koran und der Sunna, ungefähre Bedeutung. Der Scheich sagt also, zu den Merkmalen, zu den Eigenschaften von den Leuten des Sunna gehört als erstes das Wissen zu lieben, das religiöse Wissen zu lieben. Und sagt der Scheich, das soll nicht einfach eine Behauptung sein, dass man behauptet, dass man das Wissen liebt, sondern sagt der Scheich, Qaul wa Amal, Aussage und Tat. Dass man das sagt, aber dass man auch dementsprechend handelt. Ich möge Allah Ta'ala wir waren, fährt damit fort zu sagen, und derjenige, dessen wahre, wahrhaftige, gute Absicht und dessen guten Willen Allah Ta'ala kennt, im Streben nach diesem Wissen, sagt er, dem gibt Allah Ta'ala seinen Anteil von diesem Miraf, von diesem Erbe, sagt der Scheich, das Allah Ta'ala in seinem Buch als Erbe bezeichnet hat, um die Menschen dazu anzuhalten, danach zu streben. Und zwar, wie Allah Ta'ala gesagt hat, und seine Aussage ist die Wahrheit, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي لَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Und dann vererbten wir die Schrift an diejenigen unserer Diener, die wir auserkoren, die wir auserwählten. Allah sagt, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ. Zu ihnen gehören diejenigen, die sich selbst Unrecht tun. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ. Und zu ihnen gehören diejenigen, die in der Mitte sind. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Und zu ihnen gehören diejenigen, die eilig sind, die schnell sind, im Tun der Khairat, im Tun der guten Dinge, mit der Erlaubnis von Allah. Dann sagt Allah, ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Sagt, das ist der große Vorzug. Der Scheich sagt, diese drei Arten von Menschen, die Allah in der Ayah erwähnt hat, meint der Scheich, das sind die drei Arten derjenigen, die vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, geerbt haben, die sein Erbe angetreten haben, vom edlen Koran und der reinen Sunna, das Erbe, das vom edlen Koran und der reinen Sunna genommen wird, meint der Scheich. Und sie sind die Gewinner, auch wenn sie unterschiedliche Stufen in diesem Gewinn haben. Den Unterschied, den Allah in dieser edlen Ayah, in diesem edlen Koranvers erwähnt hat. Zu ihnen gehören diejenigen, die sich selbst Unrecht tun und diejenigen, die in der Mitte sind und diejenigen, die schnell sind, die sich beeilen im Tun der guten Dinge. Der Leser dieses Verses sieht, dass diese drei Kategorien nicht in einer und derselben Stufe sind. Derjenige, der sich selbst Unrecht getan hat, ist derjenige, der zwar den Islam kannte, aber gute Taten mit schlechten Taten vermischt hat. Deshalb sagte ich, bitte Allah, diese Art von Menschen zu vergeben und ihre Reue anzunehmen. Deshalb sagt, und es kann sein, dass er durch diese schlechten Taten das Höllenfeuer verdient hat. Aber seine Angelegenheit ist bei bei Allah. Wenn er Allah will, bestraft er ihn mit diesem Fehler. Der Schiff sagt, aber solange er zu den Leuten des Islam und zu den Leuten des Gebetes gehört, zu denjenigen, die gebetet haben, kommt er am Ende, egal was für Fehler er auch hat, ins Paradies, in den Jannah. Der Schiff sagt, er ist nicht, diese erste Kategorie, ist nicht wie Al-Muqtasid, wie derjenige, der im Mittelmaß war. Der Schiff sagt, die Muqtasidun, diejenigen, die in der Mitte waren, das sind Leute, die Pflichten erfüllt haben und die sich von den verbotenen Dingen ferngehalten haben. Der Schiff sagt, diese Personen werden nicht vom Höllenfeuer berührt. Der Schiff redet über die Personen der zweiten Kategorie. Der Schiff sagt, sie hören nicht das Geräusch des Höllenfeuers und sie haben ihre Behausungen im Paradies. Nur, dass sie nicht so sind wie die Kategorie der Sabiqin, der Voraneilenden, der sich Beeilenden zum Guten. Diejenigen, sagt der Sheikh, die sich beeilt haben im Tun der guten Dinge, sagt der Sheikh, sagt, das ist die höchste und edelste dieser drei Kategorien. Der Sheikh sagt, Leute, die einen großen, gehörigen Anteil des Wissens genommen haben und es in die Tat umgesetzt haben, es praktiziert haben. So sagt der Sheikh, mit Entschlossenheit und Anstrengung und mit auf die korrekte Weise. Aus Liebe, sagt der Sheikh, da haben sie das getan, aus Liebe zum Wissen und daraus dieses Wissen allen Besitztümern des Diesseits vorzuziehen. Der Sheikh sagt, sie kannten die Fara'id und die Wajibat, die Pflichten, und haben danach gehandelt, haben sie in die Tat umgesetzt. Und sie kannten, sagt der Sheikh, die Mustahabbat, die erwünschten Dinge, und haben davon das getan, was ihnen möglich war, was ihnen leicht gefallen ist. Der Sheikh sagt, und sie hielten sich fern von den Muharramat und den Makruhat, von den verbotenen Dingen und den unerwünschten Dingen. Er sagt, und diese sind in den höchsten Stufen, sagt, wie Allah Ta'ala das im Koran über sie erwähnt hat, als er gesagt hat, was-sabiqun, as-sabiqun, und die voraneilenden, ulaika al-muqarrabun, das sind diejenigen, die nah sind, fi jannatin na'im, die sind in den Paradiesgärten des Na'im, also des Guten, ungefähre Bedeutung, des Guten und des Wohlstandes. Und danach hat Allah Ta'ala gesagt, Thullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin, hat gesagt, viele von den Früheren und wenige von den Späteren, die Späteren, also diese Umma, das ist diese Umma, die Umma von Muhammad alayhi salatu wassalam, möge das Lob und Heil über ihm sein. Er sagt, und darauf ließ Allah Ta'ala den Vers folgen, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, und die Leute von rechts, was sind die Leute von rechts? Der Sheikh sagt, Allah Ta'ala das wiederholt zweimal, er sagt, die Leute von rechts, was sind die Leute von rechts? Er sagt, ta'ziman li sha'nihim, sagt, um ihre Angelegenheit und ihre Sache groß und gewaltig erscheinen zu lassen. Sagt, und dann hat Allah Ta'ala das Gute erwähnt, in dem sie sich befinden, und das gute Leben, das sie führen. Und dann hat der Sheikh einige Verse erwähnt, in denen beschrieben ist, was die Leute des Paradieses haben. Und der Sheikh sagt, bis zum Ende dieser Verse, die in Surat al-Waqi'ah erwähnt sind. Der Sheikh sagt, und was diejenigen angeht, die selbst Unrecht getan haben, so gehören sie zu den Leuten des Islam, aber sie haben sich selbst Unrecht getan durch die Fehler, die sie begangen haben. Der Sheikh sagt, und sie sind nicht alle in einer derselben Stufe. Der Sheikh meint, diejenigen, die sich selbst Unrecht getan haben, sie sind nicht alle in einer derselben Stufe. Der Sheikh sagt, zu ihnen gehört derjenige, der errettet wurde und dessen Allah Ta'ala sich erbarmt hat, zu ihnen gehören andere, die die Strafe verdient haben und die bestraft werden, je nach dem, was sie getan haben, entspricht ihre Strafe, ihren Taten. Der Sheikh sagt, und all diese drei Kategorien, und der Sheikh redet wieder von den drei Kategorien, die in Vers erwähnt sind, sagt, sie alle kommen am Ende ins Paradies, auch wenn sie in unterschiedliche Stufen innehaben. Der Sheikh sagt, also ist der Grund und die Ursache für das Gute und für die Glückseligkeit und ist der Grund dafür, dass man eine hohe Stellung bei Allah Azza wa Jal hat, sich mit dem religiösen Wissen zu beschäftigen, das aus seinen Quellen genommen wird, dem mächtigen Buch und der reinen Sunna, sagt der Sheikh, mit Fahm al-Salaf al-Salih, mit dem Verständnis der rechtschaffenen Salaf. Diejenigen, der Sheikh redet über die Salaf, sagt, diejenigen, die zur Wahrheit und zum geraden Weg rechtgeleitet wurden. Der Sheikh sagt, also ist mein Ratschlag an mich selbst und an euch, meine Kinder, meine Brüder und an alle, die hören, dass wir uns anstrengen und uns bemühen, nach Wissen zu streben und Wissen zu bekommen. Mit allen unterschiedlichen Mitteln, auf allen unterschiedlichen Wegen, die dahin führen, die zum Wissen führen. Und dass wir das, was wir gelernt haben, unter den Menschen verbreiten, uns darin die geehrten Gesandten und die gewaltigen Propheten von Allah zum Vorbild nehmt, dass wir sie uns darin zum Vorbild nehmen, die Propheten und die Gesandten. Und ebenso sagt der Sheikh al-A'immat al-A'lam, die großen A'imma, die großen Gelehrten, der Sheikh sagt, wie viel Belohnung erhält derjenige, der sich bemüht, nach Wissen zu streben und es zu verbreiten, sagt der Sheikh, wie viel Belohnung erhält bei Allah tabarak wa ta'ala. Der Sheikh sagt, wie der edle Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Gelehrten sind die Erben der Propheten und die Propheten vererben weder Dinar noch Dirham, sondern sie vererben das Wissen. Wer also seinen Anteil davon nimmt, der hat seinen gehörigen Anteil genommen. Der Sheikh sagt, also lasst uns unseren Anteil nehmen vom nützlichen Wissen, das der Grund ist für das Glück, für die Glückseligkeit des Menschen im Diesseits, in seinem Diesseits und im Barzach, im Grab, im Leben zwischen Diesseits und Jenseits und in seinem Jenseits, für sein Jenseits. Und der Sheikh sagt, und vielleicht treffen wir uns in einer weiteren Sitzung wieder. Möge Allah Ta'ala uns und euch zu dem befähigen, was er liebt, was ihn zufriedenstellt. Und dann beendete der Sheikh, möge Allah Ta'ala ihn bewahren, indem er den Salam, den Gruß des Islam an die Anwesenden, gab. Und dann sagte Ali bin Zaid, der Sohn von Sheikh Zaid bin Khalid, und der Sheikh redet zu ihm im Hintergrund, er sagt ihm, der Sheikh ratet euch, sich eines seiner Bücher zu beschaffen, mit dem Titel Qutuf wa Nu'ud min Manhaj al-Salaf. Also so ungefähr, die ungefähr Bedeutung des Titels. Merkmale und Eigenschaften von Manhaj al-Salaf. Und damit beendete er seinen Vortrag. Hada wa sallallahu sallam an Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alameen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, unseren Vater, Sheikh al-Allama Zaid bin Muhammad al-Madkhali, zu bewahren und ihm Gesundheit zu schenken. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.